sein. Zu Bethlehem ein Kinderlein. Er sagt, das Kind liegt dort im Stall und soll die Welt erlösen all. Als ich das Kind im Stall gesehen, nicht wohl konnte ich davon gehen. Benedicamus.